Damit waren die ursprünglichen Fragen eigentlich beantwortet. Trotzdem kam es immer wieder zu Nachfragen und Ergänzungen, die ebenfalls dokumentiert werden sollen. So schreibt Dr. Thein am 18.12.2007 an Thomas Brehl: Hallo, Herr Brehl, komme nochmals auf unser gestriges Telefonat zu sprechen. Habe für Sie folgenden Text zum Thema Anti-Amerikanismus der 70er und 80er Jahre nachformuliert. Ist das in Ordnung? Zitat: Damals war unsere Abneigung gegenüber den USA mehr von einer kulturellen als von einer politischen Dimension bestimmt. Die USA galt ja immerhin noch als Quasi-Schutzschild vor der sowjetischen Bedrohung. Und als Kennedy in Berlin rief: Ich bin ein Berliner, fanden wir das natürlich auch nicht unerfreulich. Trotzdem wollten wir natürlich, dass die unser Land besetzenden US-Truppen Deutschland verlassen sollten. Eine Frage noch zu Ihrem Demokratieverständnis. Habe die vorliegenden Antworten mal in Typen eingeteilt, frei nach der Methodik der qualitativen Forschung. Typ 1, der demokratiefeindliche Nationalist. Typ 2, der autoritär-demokratische Nationalist. Typ 3, der basisdemokratische Nationalist. Ich weiß, eine Einordnung ist immer eine gewisse Künstlichkeit, aber trotzdem, wo würden Sie sich einordnen? Vielleicht können Sie mir ja kurz was dazu schreiben. Ich bedanke mich, auf bald. Ihr Martin Thein. Am folgenden Tag antwortet Thomas Brehl wie folgt: Hallo Herr Thein, nein, das können Sie nicht so schreiben. Denn als Kennedy in Berlin war, war ich 6 Jahre alt und pflegte das Zeitgeschehen noch nicht zu kommentieren, ja nicht mal einzuordnen. Ich meinte gestern eher, dass die Bevölkerung auch vieles, was aus Amerika kam, ablehnte, besonders die Mode, die Musik, bestimmte Filme, also kulturelle Dinge, man aber andererseits sehr froh war, dass die Amis dem Russen sagten, bis hierher und nicht weiter. Und dass infolgedessen auch ein Kennedy sich der großen Begeisterung überwiegender Teile der Bevölkerung sicher sein konnte, als er seinen berühmten Satz sprach. Das hat lange nachgewirkt. Erst mit dem nicht enden wollenden Vietnamkrieg kam nach und nach der wirklich breite Protest auch gegen den amerikanischen Imperialismus und damit gegen eine Kriegspolitik, die aber hauptsächlich von linken Kreisen als bedrohlich empfunden wurde. Der Durchschnittsbürger betrachtete die Dinge ohne Tiefgang, sodass weniger eine Links-Rechts-Trennlinie durch die bürgerliche Gesellschaft lief, als vielmehr eine Alt-Jung-Trennlinie, wobei die Jungen in ihrer Masse von der amerikanischen Mode, der Musik und den Filmen begeistert waren und alles fleißig kopierten und die Alten aufgrund ihrer Erziehung und dem eigenen Erleben in der Jugend das alles in zunehmendem Maße ablehnten. Als wir dann anfingen, war die deutsche Jugend schon durch und durch amerikanisiert, natürlich ohne jeden politischen Bezug. Was die amerikanische Regierung machte, war denen egal. Aber was an Jugendkultur rüberschwappte, wurde begeistert aufgenommen. Was aber auch an dem völlig falschen Bild lag, das über Amerika vorherrschte. Man kannte damals nur das reiche, mächtige und dynamische Amerika. Von Slums, Rassenkonflikten, Armut und Ähnlichem hörte man wenig oder nichts. Und wenn doch, interessierte es die deutsche Jugend nicht sonderlich. Man lebte eine Illusion, die man fälschlicherweise für Amerika hielt. Der linke Anti-Amerikanismus war von Anfang an jugendbewegt und deshalb sehr viel erfolgreicher als der von rechts. Die Alten galten ja zu allen Zeiten und in allen Kulturen immer als die, die der Jugend ihren Spaß nicht gönnen und alles mies machen müssen. Daher fielen rechte Parolen gegen Amerika auch nicht auf fruchtbaren Boden. Das änderte sich erst, als wir, junge Rechte eben, unseren Anti-Amerikanismus formulierten und öffentlich machten. Damit konnten wir zwar auch keine Massenbewegung entfachen, aber Anti-Amerikanismus von rechts wurde plötzlich glaubhafter und ergriff jetzt auch junge Kameraden, die sich schon mal vor versammelter Mannschaft den Louis-Aufnäher von der Jeans trennten. Ihre Typisierungen sind natürlich untauglich. Da müsste man erstmal eine genaue Begriffsbestimmung vornehmen und selbst dann wird eine Einordnung schwierig. Mehr noch als andere Bereiche des menschlichen Zusammenlebens braucht Politik Fachleute. Jeden bei allem mitbestimmen zu lassen, muss langfristig katastrophale Folgen haben. Ich erinnere mich da an die Geschichte einer kleinen Rhön-Gemeinde, die bei jeder Wahl eine Stimme für die DKP aufwies und nun wollten alle wissen, wer denn der Kommunist in ihren Reihen sei und man beäugte sich mit großem Misstrauen, was die Atmosphäre im ganzen Dorf belastete. Wie es am Ende rauskam, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls stellte sich heraus, dass es immer eine bestimmte erzkatholische alte Frau war, die DKP gewählt hatte, weil sie glaubte, dass das DKP für Deutsche Kommunionpartei stünde. Ein starker Staat muss jedenfalls anderen Ländern gegenüber bestimmt und als monolithischer Block auftreten. Die Staatsführung sollte dabei aber unbedingt vom Vertrauen des Volkes getragen werden. Dieses Vertrauen muss immer wieder neu gewonnen werden und daher sind Wahlen natürlich wichtig. Dazu braucht es aber keine Mehrparteiendiktatur, wie sie heute am Entstehen ist, sondern die Schicksalsfragen der Nation müssen angesprochen werden und es muss eine tatsächliche Wahl geben. Dabei müssten heute Fragen beantwortet werden wie: Wollen wir wirklich eine multikulturelle Gesellschaft? Wollen wir wirklich die Aufgabe staatlicher Souveränität zugunsten einer Brüsseler Bürokratendiktatur, die uns sogar den Krümmungswinkel unserer Gewürzgurken vorschreibt? Wollen wir die stabilste Währung der Welt wirklich für die europäische Integration opfern? Und wo bitte endet Europa? Kann die Türkei, kann Israel überhaupt Mitglied eines vereinten Europa sein? Diese Fragen sind Schicksalsfragen und nicht die nach Hartz IV, 1-Euro-Jobs oder Riester-Rente. Auch das mag wichtig sein, aber erst wenn das andere geklärt ist. Deshalb bleibt zu ihrer Typisierung zu sagen, ja, ich bin ein Feind dieser Demokratie. Ja, ich bevorzuge eine autoritäre Demokratie, aber eben eine Basisdemokratie, sodass von allen Typen etwas einfließt. Sie haben natürlich recht, am Anfang sagte ja überhaupt keiner Demokraten, sondern stets Demokröten. Aber alle, die ein wenig was zu melden hatten über die ganzen Jahre, machten sich zum Teil natürlich auch tiefgreifendere Gedanken. Es waren nicht zuletzt kritische Überlegungen zum historischen Nationalsozialismus. Hier haben mich besonders Alfred Rosenbergs letzte Aufzeichnungen bewegt, weil ich da zum ersten Mal las, dass auch die Elite des NS-Staates sich sehr wohl Gedanken über die weitere Entwicklung, zum Beispiel einen NS-Staat ohne Adolf Hitler, gemacht hatte. Führten dazu, dass man sagt, gut, hier haben wir eine Idee und hier die Versuche zu ihrer Verwirklichung. Da kam man natürlich schnell drauf, dass die ursprüngliche Idee der Demokratie gar keine schlechte war, dass aber die moderne Liberaldemokratie mit all ihren volksfeindlichen Auswüchsen und ihrem Kampf gegen die Patrioten dieses Landes eine bekämpfungswürdige, entartete Form darstellt, die niedergerungen werden muss, wenn unser Volk überleben soll. Außerdem war die Geschichte voll mit Beispielen, dass die Demokratie immer wieder gescheitert ist und dass sie einem wirklich entschlossenen Gegner nichts entgegenzusetzen hatte. Für uns hatte sie nichts Erstrebenswertes, bot keine Visionen, ein langweiliger, dauernder Verwaltungsakt, mehr nicht. Und demgegenüber dann das starke Reich vergangener Tage, das Riesenräume beherrschen und kultivieren und eine Friedensordnung in Europa schaffen wollte für die nächsten Jahrhunderte. Kein demokratischer Politiker, so viel Charisma er auch immer haben möge, kann jene begeisternde Zustimmung der Massen erringen, wie zum Beispiel Adolf Hitler, wobei ich keinesfalls die Gefahren der Machtkonzentration in einer Hand vergessen machen will. Hitler aber war aus der Not geboren und zwischen Retter und Verderber liegen oft nur wenige Entscheidungen und kurze Zeiträume. Selbst Joachim C. Fest musste einräumen, dass, wenn Adolf Hitler 1938 einem Attentat zum Opfer gefallen wäre, kaum jemand gezögert hätte, ihn als einen der größten Deutschen der Geschichte zu bezeichnen.